Dr. Kurt Münzer in dem Roman »Der Weg nach Zion«. Nicht bloß wir Juden sind so entartet und am Ende einer ausgesogenen, aufgebrauchten Kultur. Allen Rassen von Europa, vielleicht haben wir sie infiziert, haben wir ihr Blut verdorben. Überhaupt ist ja alles heute verjudet. Wir haben uns eingefressen in die Völker, die Rassen durchsetzt, verschändet, die Kraft gebrochen, alles mürbefaul und morsch gemacht mit unserer abgestandenen Kultur. Unser Geist ist nicht mehr auszurotten. Die Aktion vom Februar 1913 enthielt folgendes Gedicht von Paul Meyer. Ahasvers fröhliches Wanderlied. Seht, ich bin der Wurzellose, kein der Umwelt Anvermählter, keines Heimwehtraums Narkose treibt das Herz mir in die Hose, denn ich bin ein Leidgestählter. Treibt ihr mich von euren Schwellen, bin ich doch der Meistbegehrte, eure Neidgeschreite gellen, denn ich trinke eure Quellen und ich wäge eure Werte. Meiner Seele glatte Häute bergen, was ich bettelnd büßte, doch es türmt sich meine Beute und es jauchzen eure Bräute mir dem Auswurf fremder Wüste. Gähnend dampft ihr euren Knaster zu der ehrbaren Verdauung, doch ich bin ein kluger Taster und ich reize eure Laster zu höchst eigener Erbauung. Also treibe ich die Spiele meines reifen Übermutes, sonderbare, sehr subtile, letzte euch verhüllte Ziele meines Asiatenblutes. Das jüdische Echo München, 7.11.1919. Man gewöhne sich endlich daran, den Antisemitismus als das zu erkennen, was er ist, als eine tiefe menschliche, im Gefühl verankerte Einstellung der Völker, unter denen Juden wohnen. Im Deutschen Reich Nummer 12, Dezember 1919, Seite 520, anlässlich der Entsendung Morgenthaus nach Polen zur Untersuchung der Pogrome: Man sieht, welchen ungeheuren Einfluss das amerikanische Judentum auf seine Regierung und Gesellschaft hat. H. Fernau in der Juli-Nummer 1914 des Weg: Wir haben ein enormes Interesse daran, dass die deutschen Geburten weiter abnehmen. Damit wird die deutsche Siegessicherheit im Angesicht der enorm wachsenden slawischen und russischen Volksmassen bei Zeiten so gering, dass die demokratischen Strömungen die Oberhand gewinnen. Das umfänglichste und ehrlichste Bekenntnis über das Grundwesen der jüdischen Seele enthält ein Aufsatz des Zionisten Cheskel Zvi Klötzl in der Zeitschrift Janus, Heft 2, 1912-1913 unter dem Titel »Das große Hassen«. Darin heißt es unter anderem: »Dem Antisemitismus, dem Judenhass, steht auf jüdischer Seite ein großes Hassen alles Nichtjüdischen gegenüber. Wie wir Juden von jedem Nichtjuden wissen, dass er irgendwo in einem Winkel seines Herzens Antisemit ist und sein muss, so ist jeder Jude im tiefsten Grunde seines Seins ein Hasser alles Nichtjüdischen. Ich bin nicht befugt, im Namen des Judentums zu sprechen. Vielleicht habe ich gerade über diese Dinge noch nie ein Wort mit Juden gewechselt. Aber diese Verwahrung ist rein juristischer Form. In Wirklichkeit ist nichts in mir so lebendig als die Überzeugung dessen, dass wenn es irgendetwas gibt, was alle Juden der Welt eint, es dieser große, erhabene Hass ist. Ich glaube darauf verzichten zu müssen, irgendeinen wissenschaftlichen Grund, etwa historischer oder psychologischer Natur, aufzuspüren. Ich fühle diesen Hass gegen etwas Unpersönliches, Ungreifbares, als ein Stück meiner Natur, das in mir reif geworden ist, für dessen Wachstum und Entwicklung ich ein Naturgesetz verantwortlich machen muss. Und darum erscheint es mir schamlos, wenn man ihn versteckt. Denn das erscheint mir als der Kern allen Menschentums, sich seiner Natur bewusst zu sein und für sie einzustehen. Man nennt uns eine Gefahr des Deutschtums. Gewiss sind wir das, so sicher wie das Deutschtum eine Gefahr für das Judentum ist. Aber will man von uns verlangen, dass wir Selbstmord begehen? An der Tatsache, dass ein starkes Judentum eine Gefahr für alles Nichtjüdische ist, kann niemand rütteln. Alle Versuche gewisser jüdischer Kreise, das Gegenteil zu beweisen, müssen als ebenso feige wie komisch bezeichnet werden und als doppelt so verlogen wie feige und komisch. Aber noch sonderbarer muss es anmuten, wenn Nichtjuden allen Ernstes an uns das Verlangen stellen, der Betätigung unseres natürlichen Hasses zu entsagen, wenn sie Zurückhaltung, Bescheidenheit, Demut von uns erwarten. Dr. Otto Weininger. Zu den ehrlichsten Juden gehört Dr. Otto Weininger. Er litt unter dem jüdischen Bewusstsein derart, dass er freiwillig aus dem Leben schied. Nachstehende Äußerungen sind seinem Buch »Geschlecht und Charakter« entnommen, dritte Auflage 1904. Das Judentum scheint anthropologisch mit den Negern wie mit den Mongolen eine gewisse Verwandtschaft zu besitzen. Auf den Neger weisen die so gern sich ringelnden Haare, auf Beimischung von Mongolenblut die ganz chinesisch oder malaiisch geformten Gesichtsschädel, die man so oft unter den Juden antrifft und denen regelmäßig eine gelblichere Hautfärbung entspricht. Dass hervorragendere Menschen fast stets Antisemiten waren, Tacitus, Pascal, Voltaire, Herder, Goethe, Kant, Jean-Paul, Schopenhauer, Grillparzer, Wagner, geht eben darauf zurück, dass sie, die so viel mehr in sich haben als andere Menschen, auch das Judentum besser verstehen als diese. Trotz ihrer vergesellschaftenden Neigungen hat die marxistische Form der Arbeiterbewegung gar kein Verhältnis zur Idee des Staates. Und dies ist sicher nur auf das völlige Unverständnis des Juden für Staatsgedanken zurückzuführen. Der Begriff des Bürgers ist dem Juden vollständig unfassbar. Darum hat es nie im eigentlichen Sinne des Wortes einen jüdischen Staat gegeben und kann es nie im eigentlichen Sinne geben. Es gibt kein Volk der Welt, in dem so wenig aus Liebe geheiratet würde wie unter ihnen. Ein Beweis mehr für die Seelenlosigkeit des absoluten Juden. Aus seiner knechtischen Veranlagung entspringt der Dekalog, die Zehn Gebote, das unmoralischeste Gesetzbuch der Welt, welches für die gehorsame Befolgung eines mächtigen fremden Willens das Wohlergehen auf Erden in Aussicht stellt und die Eroberung der Welt verheißt.